Der Sprecher des Außenministeriums der DPRK hatte im Zusammenhang damit, dass der UNO-Sicherheitsrat erneut und dem Vorwand des Startes der ballistischen Rakete der DPRK für die Verstärkung der atomaren Streitkräfte die Sanktionsresolution verabschiedet hatte, eine Stellungnahme veröffentlicht. Die ausländischen Medien, darunter die Nachrichtenagenturen, Zeitungen, Radio- und Fernsehsender und die Internet-Homepages in Russland, Syrien, Iran, Indien, Indonesien, Myanmar, Japan, Libanon, Ägypten, Algerien und Tschechien, berichteten vom 4. bis zum 6. Juni darüber.